Hören Sie nun Die Ästhetik des Widerstands. Dritter Band von Peter Weiß. Römisch 1. Sie kniete im Schnee, aber es war ihr nicht kalt. Vielleicht war es auch weißer, weicher Sand. Immer tiefer griffen die Hände hinein, blendend war das Licht, obgleich der Himmel verhängt war. Bis zu den Ellbogen stießen die Arme schon hinab, hoben sich, und aus den Händen stob das schimmernde Weiß. Es war ein fortwährendes Auf und Nieder in regelmäßiger Bewegung. Vor ihr knieten andere. Sie sah die Rücken in graue, zerfetzte Tücher gehüllt. Sie sah die nackten Füße, sah Sohlen und Zehen halb im Schneeweißen stecken, und noch tiefer fuhren die Hände hinab. Es musste ein Strand sein, an dem sie knieten, abgewandt vom Meer, dessen Saum nah war, doch ohne ein Plätschern von Wellen. Völlige Stille herrschte. Sie waren wie Kinder, die einen Wallgraben gruben. Es waren auch Kinder unter den vor ihr knienden Frauen. Einige hatten sich in der Wärme der Kleidungsstücke entledigt, die Haut an den Schultern und Hüften glänzte auf, wenn sie den Körper beugten und streckten, und so ging es fort, niemand hielt inne. Das Gesicht meiner Mutter war leer und stumpf, ihr Mund war halb geöffnet, ihre Augen starrten, und sie erkannten mich nicht. Schweigend saß mein Vater neben ihr, ihre Hand in der seinen. Draußen, hinter dem Fenster, grünten die gestutzten Bäume auf dem Schulhof. Meine Mutter wusste, dieses Graben könnte nicht ewig weitergehen, aber sie hielt das, was kommen würde, noch von sich ab. Das Flimmern rings um die Gestalten rührte her von der Wärme des Sommertags, der Erhitztheit der Leiber. Dies konnte kein Winter sein. Dennoch spürte sie hinter sich etwas Ledernes, etwas Metallisches. Es war lauernd da, und je stärker sie es spürte, desto unmöglicher wurde es, sich umzuwenden. Sie wusste aber, dass es Köpfe hatte und Klauen, und dass es sie nicht einmal anzurühren brauchte, um sie zu vernichten. Eine winzige Bewegung, ein Hauch schon hatte genügt, dass alle sich aufrichteten, auch ihr blieb nichts anderes übrig, als abzulassen von dem fast tröstlichen Graben. So knieten sie. Sie sah, wie die Rücken sich strafften, wie die Füße, die Zehen der Kinder sich hineinbohrten in den Sand, und niemand blickte sich um. Mein Vater erhob sich und trat an das Fenster. Er winkte mich zu sich und zeigte, schräg an der Schule vorbei, auf die frisch gestrichene, hellgraue Fassade der Fabrik an der gegenüberliegenden Straßenseite. Diese Linie vom Zimmer der Wohnung zu der Fabrik, in der er Arbeit gefunden hatte, verlieh seinem Dasein Halt, und es war, als liege zwischen der Abreise meiner Eltern aus Warnsdorf und ihrer Ankunft in der kleinen, westschwedischen Industriestadt nicht ein Jahr dunkelster Wanderung. Auf dem Weg vom Bahnhof hat er mir berichtet, wie ihm gleich nach der Besetzung Böhmens die Anstellung zugesichert worden war in der Textildruckerei, die von den Besitzern der Warnsdorfer Werke in Schweden errichtet werden sollte. Wir waren den öden Bahnsteig entlang gegangen, unter den niedrigen, blaugrauen Wolken, die sich nur im Westen lichteten, wo die Strahlen der Sonne scharf durch den Wolkenspalt drangen. Dass mein Vater mich, der ich, kurz nachdem ich seine Nachricht erhalten hatte, das Wochenende bei meinen Eltern verbringen wollte, allein abholte, war noch nicht beunruhigend gewesen, auch wenn ich im stechenden Spätnachmittagslicht seinem Gesicht Zeichen von Erschütterung ablesen konnte. Der Stationsvorsteher war mit dem roten Signalschild zu seiner Amtsstube, in dem von einem Türmchen gekrönten Bahnhofsgebäude, zurückgekehrt. Aus den Güterwagen seitwärts an der Rampe wurden langsam und schläfrig Kisten geladen. Der Zug war an uns vorübergerollt. Auf der schnurgeraden Strecke war er kleiner geworden und zwischen zerfließenden Waldungen und einem gleißenden See dem Blick entschwunden. Vor dem Bahnhof standen junge Menschen in Gruppen, über Fahrrädern gelehnt. Unentwegt wurde der Hebel der Glocke an einer der Lenkstangen in Bewegung gesetzt. Musik tönte aus den offenen Fenstern der Veranda des Stadthotels, und die Sonne beleuchtete einen Streifen der Kastanienbäume am Wegrand, ließ die Vielfalt der noch gelblichen Blattsprossen hervortreten. die klebrig gefalteten Insektenflügeln nach der Entpuppung glichen, und trieb zugleich schwarze Schatten in die an Lichtpunkten immer spärlicher werdende Tiefe des Gezweigs. Hinter der Straße erhob sich, in der Mitte des Marktplatzes, eine in Erz gegossene Figur, und rechts schloss sich eine Reihe von Schuppen an ein hölzernes Herrenhaus, dessen vorspringender Oberbau auf weißen Säulen ruhte. Auf dem Weg hinab zur Parkanlage um den Wasserlauf, der sich von der Brauerei unterhalb des Bahndamms herkommend vor uns zu einem Teich erweiterte, auf dem Schwäne von seltsam künstlichem Aussehen zwischen Schaumklumpen schwammen, sprach mein Vater vom Demontieren und Verpacken der Maschinen und Druckanlagen in Warnsdorf, vom Anfertigen der Zeichnungen zum Wiederaufbau der Färberei und Apreturwerkstatt. Damals, sagte er, als wir uns auf einer der kleinen steinernen Brücken befanden, die das ölig schimmernde Gewässer überwölbten, war ein Rest des tschechoslowakischen Staats noch vorhanden, als dessen Bürger er sich, überwacht von Beamten des deutschen Sicherheitsdiensts, in der stillgelegten Fabrik aufhalten durfte. Noch war in seiner Samtdruckerei, dort am hochgemauerten Flussbett, der im Frühjahr reißenden Mandau, ausländisches Kapital investiert. Und da der Besatzungsmacht an Devisen gelegen war, hatten die nach England emigrierten Eigentümer das beschlagnahmte Inventar zurückkaufen können und die Bewilligung zur Ausfuhr erhalten. Im Februar 1939 hatte er den Versand in die Wege geleitet, auch für die Reise der Ingenieure und des Geschäftsführers war gesorgt worden, meinen Vater aber, dessen Fachkenntnisse bei der Wiederaufnahme des Betriebs nützlich sein sollten, überraschte der Einmarsch der deutschen Truppen, als er sich am 15. März mit meiner Mutter in Prag aufhielt, um im Gewerkschaftsbüro und im schwedischen Konsulat die Papiere abzuholen. Wir betraten die lange Straße, an deren Ende, wie mein Vater mit ausgestrecktem Arm andeutete, die Fabrik lag, die er schon, wie die Fabrik in Warnsdorf, die seine nannte, gingen vorbei an einem mit kunstvollen Schreinereien ausgestatteten Haus, Bits Pensionat, an dem meine Eltern während der ersten Tage ein Zimmer gemietet hatten, dann aufgrund der Erkrankung meiner Mutter nicht länger geduldet worden waren, und erreichten das langgestreckte Holzhaus, in dem meine Eltern jetzt wohnten. Indem er mich nach meiner Arbeit fragte, seine Aufgaben in der Handdruckerei erläuterte, die Lohnsätze in Schweden, die Stellung der Gewerkschaften erörterte, hat er sich zunächst einer Gemeinsamkeit praktischer Art zwischen uns vergewissern wollen, ehe er sich über die Verstörtheit meiner Mutter äußerte und mir erklärte, dass die Nachwirkungen der Erlebnisse sie noch gefangen hielten. Als wir durch den Torgang zu der zum Hof hingelegenen Wohnung gingen, sah ich, dass ihm Tränen über das breite, verblichene Gesicht liefen. »Wenn die Ruhe, die Geborgenheit nur lange genug dauerten«, sagte er, als wir nebeneinander am Fenster standen, »dann würde sie ihre Apathie überwinden, uns wieder wahrnehmen und wieder mit uns reden können.« Mehr als 2,5 Jahre waren seit unserer letzten Begegnung vergangen. Wir setzten uns an den Tisch, neben meiner Mutter, die reglos im Lehnstuhl saß, und ich erzählte von Stockholm, von Spanien, Paris, und wenn es auch nur dürftige Hinweise auf eine Fülle von Ereignissen waren und das Schweigen meiner Mutter mir die Stimme lähmen wollte, so bat mein Vater mich doch weiterzusprechen. Und ich lernte, meine Worte, wie mein Vater es tat, auch an meine Mutter zu richten, als verstünde sie, was wir sagten. Wie abgebrochen lag ihre linke Hand mit der Innenfläche nach oben in ihrem Schoß, die rechte Hand war vom sich aufstützenden Arm zu einer Gebärde angehoben, als wolle sie etwas nahendem Einhalt gebieten. Mir fiel auf, dass die Tapete des Zimmers vom selben Grün war wie der Anstrich der Wände unserer Küche in der Pflugstraße am Wedding. Bei der Nennung der Küche in Berlin, der Dachwohnung in der Grünenstraße in Bremen, der Kellerstube im böhmischen Warnsdorf, kam die Empfindung von Nähe auf, die dem, was noch unausgesprochen war, die Schwere nahm. Dass wir lange nichts voneinander gewusst und einander nicht einmal hatten beweisen können, dass wir noch lebten, gehörte zu den Bedingungen, die wir mit vielen anderen teilten. War meinem Vater bei unserer Umarmung auf dem Bahnsteig auch Bedrängnis anzumerken gewesen, so zeigte er sich jetzt, in Gegenwart der Kranken, beherrscht und zuversichtlich. Nie hatte ich meine Eltern so miteinander verbunden gesehen wie an diesem Sonnabend im Mai 1940, als eben die Nachricht gekommen war von der deutschen Offensive gegen Belgien, Holland und Frankreich. Mein Vater sprach langsam, als wolle er meiner Mutter jedes Wort einprägen. Die bedächtige, freundliche Art seines Sprechens ließ die Ereignisse wie etwas Alltägliches erscheinen. Der Aufbruch meiner Eltern gehörte zum großen Wandern. Über die Meere hin richteten sich die Blicke anderen Kontinenten entgegen. Häfen wie Marseille, Genua, Rotterdam, Lissabon, Odessa, Istanbul waren Orte eines Orakels, einer magischen Hoffnung, zu Tempeln waren Konsulate und Gesandtschaften geworden, die Türschwellen feucht von Küssen und Tränen. Es war das Natürliche, das Normale, dieses Flehen um Zulassungsscheine, Sichtvermerke, um einen Platz in den Quoten, ein Visum bedeutete Absolution, und dies kam nur jenen zu, die das Geld besaßen, sich Erbarmen zu kaufen. Es schwollen die Massen derer an, die nicht mehr zu bieten hatten als ihre Verzweiflung. Und Verzweiflung war das Wertloseste von allem Überflüssigen. Und bald fanden sich zwischen den Enteigneten auch die, die gestern noch wohlhabend waren, und es gab nur noch den Sturz in das Umherirren, ohne Ausweg und Bleibe. Leichthin wurde es bemerkt und war schon weggewischt von der Beschreibung der letzten Stunden in Prag, als mein Vater nach der Zerschlagung der Republik mitten im Durcheinander der Räumung des Gewerkschaftsbüros von meiner Anwesenheit in Schweden erfahren hatte. Einer meiner Briefe, vom Fachverband aus Stockholm nach Prag geschickt, liegen geblieben zwischen den Akten, war im Zugwind aufgeflattert, als meinem Vater ein Zettel gereicht wurde mit der darauf gekritzelten Empfehlung an die schwedische Organisation. Im Parteilokal beriet mein Vater sich noch mit Taub, dem Leiter der deutschen Sozialdemokraten in der Tschechoslowakei. Dieser, der im Begriff war, zusammen mit anderen Vorstandsmitgliedern in einem versiegelten Waggon nach Warschau zu fahren, um von dort nach Schweden zu fliegen, sicherte ihm zu, er werde sich in Stockholm sogleich für die Reise meiner Eltern einsetzen. Auch wir sollten versuchen, sagte mein Vater, nach Warschau zu gelangen und uns dort zur schwedischen Botschaft begeben, wo er Instruktionen für uns hinterlassen wollte. Doch wie sollten wir, die wir zu den Heeren der Einflusslosen gehörten, durch Polen kommen und unser Anliegen beim schwedischen Gesandten vorbringen können, sagte er, und führte meiner Mutter die Kaffeetasse an den Mund. Sie sah vor sich die Rücken, nackt oder mit Fetzen bedeckt, breite, runde Rücken und kleine, schmächtige. Sie sah, wie sie von unsichtbarer Kraft erschüttert und vornübergeschleudert wurden, wobei ihnen ein schattenhafter Strahl aus dem Fleisch schoss, und wie sie, so tief hatten ihre Hände gegraben, in der Grube verschwanden. Mein Vater hielt ihren Hinterkopf, reichte ihr behutsam ein Stück Gebäck und wischte ihr das Kinn ab. Ende März 1939 war es meinen Eltern gelungen, das sogenannte Dreiländereck zu erreichen, wo Schlesien, das tschechische Gebiet und Polen aneinander grenzten. Gepäck hatten sie nicht bei sich. Nur der Vorschuss, den mein Vater in polnischer Währung erhalten hatte, war im Jackensaum eingenäht. Unter der regellosen Bewegung, in die sie geraten waren, zeichnete sich eine andere, übermächtige Kraft ab, die an Nerven und Sehnen rüttelte, die sie voranstieß und mit sich riss, eine Kraft, die genau berechnet war, nach bestimmten Planungen verlief. Und während die Flüchtenden noch an der Vorstellung festhielten, dass Grenzen überschritten, Länder durchquert, Ziele gefunden werden konnten, führten die Wege und Landstraßen sie schon einer Maschinerie entgegen, von der sie aufgeteilt, voneinander getrennt, gezählt, zu langsamer oder schneller Ausschaltung bestimmt werden sollten. Während sie sich selbst und den Gegenden, durch die sie zogen, noch Namen gaben, waren sie bereits zu Nummern geworden. Und die Landesteile waren unbenannt worden. Der zerstückelte Kadaver der Tschechoslowakei hatte ein böhmisches und mährisches Protektorat und einen autonom genannten slowakischen Staat hergegeben. Das Sudetenland war dem Reich einverleibt worden. Polen und Ungarn hatten sich ihre Brocken geschnappt. Grenzstationen wurden verschoben. Es war ungewiss, wem der Boden, den sie betraten, gehörte, auch diejenigen, die sich früher eher ihrer Nation als einer Rasse zugehörig gefühlt und auch als die ersten Zeichen der Verfolgung sichtbar geworden waren, noch für unbescholten gehalten hatten, mussten sich jetzt als Ausgestoßene und Vogelfreier zu erkennen geben. Diese Menschen, die noch Erinnerungen an ein eigenes Leben mit sich schleppten, begannen schon wie Blinde zu stolpern. In den Augen versteckter Beobachter waren sie nichts anderes mehr als eine Herde, die auf billigste Art abgeschlachtet werden sollte. Diesen Strömen, die schleichend, schlurfend durch die blühenden Landschaften nach Osten vordrangen und deren Wellen der Staub war, den die grau gewordenen Schuhe aufwühlten, rollten vom Osten her Fluten entgegen, mit Wogen laubbegrenzter, fähnchengeschmückter Lastwagen, dort eine Brandung aus Heilsgeschrei, aus Siegestaumel, hinein in die Heimat des Reichs, hier ein Stocken des Stroms der Wandernden, ein Ausweichen vom zermalmenden Schwall, erschöpfte, unförmige Ballungen, dann wieder panische Vorstöße, bei denen sie sich müde laufen sollten, um sich später, wenn der geeignete Zeitpunkt gekommen war, leichter einfangen zu lassen. Oder um sich von selbst in die Fallen zu drängen. Doch ehe sie noch die Grenze hinter sich gebracht hatten, waren meine Eltern zusammen mit jüdischen Händlern und Handwerkern festgenommen und ins Gefängnis von Mährisch-Ostrau eingeliefert worden. Sie hätten sich den Angehörigen des deutschen Volkstums zurechnen können. Meine Mutter aber wollte zwischen den Vertriebenen bleiben. Ich sah jetzt, in der Abenddämmerung, die die Ecken des Zimmers ins Dunkel legte, dass sich die Lippen meiner Mutter bewegten. Und während einiger Sekunden war es, als verweilten ihre Augen suchend auf uns. Das Sprechen meines Vaters ließ mich an die Abendstunden denken, früher am Küchentisch. Wieder kam die Vertrautheit auf, die es in der Pflugstraße, hoch überm Schienengelände des Stettiner Bahnhofs oder im Kellergeschoss der Villa an der Niedergrunder Straße in Warnsdorf gegeben hatte. Mein Vater sprach von einer engen Zelle. Die Finger meiner Mutter rührten sich tastend. Sie strichen über die Rillen, die Körnigkeit einer steinernen Wand. Modriger Geruch stieg auf von dem mit Holzspänen bedeckten Lehmboden. Mehr als 100 Menschen waren in der Zelle zusammengepfercht. Die paar Pritschen wurden stundenweise verteilt. Dort lagen die Kinder, die Frauen mit den Säuglingen, die Kranken. Der Kübel für die Notdurft lief über. Einige Alte starben, wurden zwischen den Füßen der Stehenden hindurch zur Türschwelle gezogen. Wachend und schlafend hingen die Körper aneinander. Meine Mutter spürte die dichte Wärme, sie gehörte zu diesen schwitzenden Leibern. Sie ergriff eine der heißen Hände, umschloss deren Finger. Und wie die Hände sich aneinander klammerten, so drückte ihr Gesicht sich an eine feuchte Wange. Arme, Brüste, Hüften, struppige Bärte, ein Gemenge aus Gliedern, pochenden Herzen, rauschenden Atemzügen. Und dass sie mitten unter ihnen war, verlieh ihr Kraft. Die faulige Ausdünstung war für sie wie ein Blühen, tief sog sie den Geruch ein. Sie lebte in diesem Organismus, nie würde sie hinaus wollen aus dieser Geschlossenheit. Eine Trennung wäre ihr Verderben, ihr Untergang. Eine Woche, hörte ich meinen Vater sagen, verging in diesem Kerker. Meine Mutter wäre geblieben, hätte mein Vater sie nicht, als sie hinaus in den Hof getrieben und in Reihen aufgestellt worden waren, um in ein Lager transportiert zu werden, mit sich gezerrt, hinüber zur Schar derer, die sich als deutschstämmig ausweisen konnten. Mein Vater sprach nachdrücklich, die Worte aus dem Vokabular des Feinds betonte er mit besonderer Sorgfalt. In dem grünen Zimmer, über dem Schulhof, auf dem ein paar Kinder Fußball spielten, schob mein Vater die Hand in die Hosentasche, nahm sie wieder heraus, öffnete sie. Da lag das Kreuz aus Eisen, zweiter Klasse, das man ihm 1916 in Galizien verliehen hatte. Dieses Kreuz, mit Urkunde und mit der Bestätigung seiner Kriegsverletzung, hatte er mitgenommen, als einzigen Besitz. So war er plötzlich zum Kameraden der jungen Wachmannschaften geworden. Warum er sich nicht längst gemeldet habe, wurde er gefragt. Meine Eltern wurden zur Intendantur geführt, ein Geleitschein wurde ihnen ausgestellt, und sie erhielten Fahrkarten nach Trenčín, dem Ort ihrer Zuständigkeit in der Slowakei. Auch Verpflegung wurde ihnen mitgegeben. So fuhren sie statt nach Warschau südwärts, wo sie den Sommer über als Feldarbeiter unterkamen. Sie mussten eine Geldsumme sparen, die notwendig war für einen erneuten Versuch, nach Warschau zu reisen. Mitte August, sagte mein Vater, während vom Schulhof her die dumpfen Stöße gegen den Ball zu hören waren, wurden wir von einem Grenzgänger bei Nacht durch das Gebirge nach Polen geführt. Vorsichtig waren sie gekrochen, darauf bedacht, dass die kleinen Steine am Abhang nicht in Bewegung gerieten. Mehrmals schon waren sie abgerutscht im Geröll, und eine Steinlawine war polternd zu Tal gestürzt. Mit angehaltenem Atem lagen sie, bis es wieder still wurde. Ein paar Wochen lang wanderten sie, oft zusammen mit Gruppen tschechischer und slowakischer Juden, in Richtung Oswiecim, dem Bahnknotenpunkt, wo sie auf einen Zug nach Warschau warten sollten. Schließlich lag Bielsko-Biala, das meinem Vater aus der Zeit in der österreichisch-ungarischen Armee als Bielitz bekannt war. Auf einem Feldweg, am frühen Morgen, hörten sie das Geräusch eines Flugzeugs. Etwas Dunkles fiel aus der Maschine. »Da fällt einer heraus«, hatte meine Mutter gesagt. Es war ein spitzer Brocken, der brachte die Erde zum Bersten. Sie warfen sich in den ausgetrockneten Graben unter den Weidenbäumen und blieben lange liegen, weil ein Surren zu hören war wie von den Motoren großer, noch entfernter Luftgeschwader. Ein Dröhnen, das sich jedoch merkwürdig langsam näherte und nur an Lautstärke zunahm. Die Kornfelder leuchteten in der Morgensonne, nicht eine Wolke stand am Himmel. Kein Luftzug bewegte die reifen Ähren. Tief unten aber, zwischen den Halmen, den Mohnblumen, war ein Huschen und Flitzen. Kleine Tiere sausten vorbei, Eidechsen, Mäuse, Kaninchen, auch Schlangen. Der Lärm wuchs an zu einem Klirren und Tosen, als gingen Gewitter und Hagelstürme nieder, doch der Himmel blieb klar und leer. Sie pressten die Hände an die Ohren, aus Furcht, das Schmettern, dessen Ursprung sich immer noch nicht zu erkennen gab, könne die Trommelfelle zum Platzen bringen, und sie glaubten, die jetzt bebende Erde werde sich unter ihnen öffnen. Plötzlich fiel wie von einem Sensenschlag das Getreide, und es wälzten sich stahlgraue Ungetüme heran, auf rotierenden Raupenketten, mit gewölbten, gepanzerten Rücken, in dichten Reihen. Meine Mutter drückte sich in den bröckelnden Boden, durch die Gräser sah sie, wie die vorgestreckten Rohre über ihr ins Korn stießen, die stählernen Leiber sich hindurchmähten und entfernten. Sand knirschte zwischen den Zähnen, das Stückchen Erde vor ihr war voller Furchen und Spalten. Eine Ameise, die eine tote Ameise trug, ruderte mit den Fühlern über einem Abgrund, setzte dann die Vorderbeine weit ausstreckend darüber hinweg. Ein schwarzer Käfer erklomm einen Grashalm, bis dieser sich neigte und er wieder hinabkroch. Mein Vater aber wandte sich von der Stunde des ersten Kriegsmorgens gleich den beiden kommenden Monaten zu. Wie er versucht hatte, sein Leben in der kleinen Stadt Alingsås technisch und ökonomisch mit dem Wiedereintritt in eine Arbeitswelt abzusichern, so begab er sich daran, die Geschehnisse, in die er und meine Mutter hineingeraten waren, durch mathematische Berechnungen übersichtlich zu machen. Davon ausgehend, dass die genauen Zahlen all derer, die aus ihrem gewohnten Leben herausgerissen worden waren, sich einmal ermitteln ließen, gab er den verschiedenen Schüben geschätzte Größen. Anfangs mochte er diese Zehntausende, Hunderttausende noch greifbar machen. Sie kamen aus bestimmten Städten, und jeder von ihnen hatte eine bestimmte Adresse hinterlassen, und überall waren noch Spuren ihrer Arbeit vorhanden. Dann aber verloren sie in den Massen ihr Gesicht. Immer noch in der ungenauen Hoffnung, dass es irgendwo Schutz geben müsse, unfähig zu ahnen, dass sie ihrer Vernichtung entgegenwanderten, mitgerissen von der übermenschlichen Kraft, nicht Naturkatastrophen ausgeliefert, nicht von Hunger und Not gezwungen, ihre Länder zu verlassen, nicht auf der Suche nach neuem Boden, der sich bebauen ließe, sondern weggefegt von einer jeder Vernunft widersprechenden Gewalt, alles aufgebend, was einmal ihr Leben ausgemacht hatte, nicht zu Pilgern oder Pionieren, sondern über Nacht zu den Niedrigsten der Niedrigen geworden, jeglicher Ansprüche, jeglicher Würde beraubt, nur noch in einer aus Verladeplätzen, Transportlinien, Umschlagstellen und Auffanglagern bestehenden Welt existierend, fluteten sie ostwärts, durch die Provinzen, die Deutschland 1918 an Polen verloren und nun wieder an sich gerissen hatte. Und noch gestaltloser wurden sie als Millionen, zusammen mit den aus ihren Ortschaften vertriebenen polnischen Juden, durchquert von den Deportationen eingefangener Arbeitskräfte nach Deutschland und den Zügen der Deutschstämmigen aus dem Baltikum und Belorussland, die sich in den von Juden gesäuberten Gebieten ansiedeln sollten. Erst im Oktober zeichnete sich für die Fliehenden etwas wie eine Bestimmung ab. Das Areal zwischen Weichsel und Bug würde ihnen, wie es hieß, zur Verfügung stehen, als Reservat. Meine Mutter schien von dem, was mein Vater berichtete, obwohl er es eindringlich vortrug, nichts aufzunehmen. Sie saß in dem mit verschlissenem grünem Sand bezogenen Lehnstuhl, als sei sie nicht mehr erreichbar. Vor ihr erstreckten sich, bis in die dunstige Tiefe, die geraden weißen Stämme einer Birkenwaldung. Sie lief zwischen den Stämmen hindurch, manchmal geradeaus, manchmal seitwärts. Die Rinde, die sie streifte, war von seidiger Glätte, und das Stampfen der Schritte kam heran, das Schnaufen und Klappern. Wieder war sie zwischen vielen, sie lief über Moos und knackende Hölzer. Und rechts und links liefen die anderen, beladen mit Bettzeug, Körben, Geräten und Töpfen. Ein Trampeln und Fauchen, flatternde Röcke mit Kindern daran, ein paar Reiter, die Pferde schweißnass, Soldaten ohne Helme und Waffen, Kühe, Kälber, Federvieh, da war ein Schreien, Blöken und Gackern. Und es war wie all das andere, etwas war hinter ihnen, etwas Übermächtiges kam näher und würde gleich über sie herfallen, und gleichzeitig war es ohne Ende. Es war wie das Knien im Sand, wie das Gedränge im Kerker, das Liegen im Straßengraben. Es geschah alles zugleich. Sie war da drinnen, und ein Herauskommen gab es nicht. Eine Strecke lang, sagte mein Vater, zogen wir einen Leiterwagen hinter uns her, mit Kindern, Alten und Kranken. Über Hügel und Berge ging es, dies war im alten österreichisch-schlesischen Land, im Land des Völkergemischs. Hier wurde Polnisch, Russisch, Deutsch, Ukrainisch gesprochen und Jiddisch. Die Handwerker, die Kleinhändler, die Gastwirte überall in den Dörfern waren Juden, die Polen waren die Bauern, die hetzten ihre Hunde auf die Obdachsuchenden. Mein Vater hielt ein, nachdem er versucht hatte, das, was in Fremdartigkeit untergehen wollte, in wiedererkennbare Zusammenhänge zu bringen. In dem Unheil, das im Herbst 1939 über ihm und meiner Mutter zusammengeschlagen war, sah er die Folge des Wirkens genau bestimmbarer Kräfte. Die polnischen Landjunker setzten in ihren Woiwodschaften nur fort, was im Jahr zuvor in dem alten Industriegebiet zwischen Erzgebirge und Böhmerwald angeordnet worden war. Das friedlich provinzielle Leben hatte sich plötzlich verwandelt in einen Bereich, in dem die einen, ausgestattet mit jeglicher Macht, wüten durften gegen die anderen. Was mein Vater in Warnsdorf gesehen hatte, als jüdische Fabrikanten von den Arbeitern an die Pferde ihrer Kutschen gebunden und begleitet vom Grölen und Johlen übers Pflaster geschleift, oder Händler aus ihren Läden geschleppt und mit Schildern um den Hals auf dem Marktplatz zur Schau gestellt worden waren, besaß in jenem Stadium schon ein solches Ausmaß, dass es nur zu weltweiter Verwüstung führen konnte. Er als Einzelner lehnte sich auf gegen das System, das ihn und seinesgleichen seit jeher in Verzagtheit und Lähmung versetzen wollte. Er selber hatte sich nicht in den Schmutz treten lassen. Hin und her ging er mit grauem Gesicht. Nie hatte er stillsitzen können am Wedding oder in der Niedergrunder Straße in Warnsdorf, wenn er diese Gewalt vor sich sah, die im Namen einer Klasse über die anderen Klassen verfügte. Die Gewalt, die er jetzt anrief, war die Gewalt einer Seuche, und indem er sie nannte, stellte er die Diagnose der Krankheit, der meine Mutter zum Opfer gefallen war. Immer wurde behauptet, dass diese Seuche, die alle 3, 4 Jahrzehnte Konvulsionen verursachte, aus dem Nichts, dem Unerklärlichen komme. Doch war sie stets in allen Einzelheiten geplant. Nie schwand das Fieber zwischen den Höhepunkten, auch wenn es kaum bemerkbar war, brachte es irgendwo Schaudern und Todesschrecken mit sich. Die Epidemie, die von dem Ungeheuer ausging, wurde auf unzählige Arten verbreitet, durch den betrügerischen Kuss bis hin zur tödlichen Schändung, und hatte mehr Leben schon hinweggerafft als jede andere Pest. Solange sie nicht getilgt werden konnte, wäre auch für meine Mutter keine Heilung zu finden. Ließe sich ein Schrei in ihr wecken, kein Lebender könnte ihn ertragen. Dieser Schrei aber war, wie der Schrei all derer, die neben ihr gegangen waren, vor langem erstickt worden. Zuerst hatten die Verbreiter des Gifts sie das Schweigen gelehrt, wo immer das Entsetzen aufkommen wollte, hatte man es mit einem einzigen Hieb zum Verstummen gebracht. »Und nun«, sagte mein Vater, »arbeite ich wieder für Sie, die mich ein Leben lang geschunden haben. Und ich bin Ihnen noch dankbar, dass ich Ihnen, die einander zerreißen, einen geringen Beitrag zur Erhaltung Ihrer Stützpunkte liefern kann, denn es verschafft mir mein kümmerliches Auskommen.« War es der Wille meines Vaters, sich an das zu halten, was sich überprüfen ließ, was Zahlengruppen, Ordnungen angehörte, so hatte meine Mutter sich von all dem, womit wir uns umgaben, entfernt. Doch die Frage beunruhigte uns, ob sie nicht mehr wisse als wir, die wir die Vernunft bewahrt hatten, und ob nicht alles, was nach unseren Normen erklärbar war, hinfällig werden müsse angesichts einer sich anbahnenden Umwälzung des Denkens. Mein Vater, der stehen geblieben war, hatte sich wieder dem polnischen Spätherbst zugewandt, während meine Mutter durch Bilder trieb, die ihr nicht einmal einen Laut der Bestürzung zu entlocken vermochten, so weit entfernt war sie von der Erinnerung an Gewohntes. »Einmal«, sagte mein Vater, »kamen wir an eine katholische Kirche, wollten dort nächtigen. Der Pfarrer verwehrte es uns, mit Schaum vor dem Mund. Die Kinder warfen sich flehend an ihn, er schlug mit dem Kruzifix auf sie ein. Nur Juden, die in der Gegend von Krakau noch ansässig waren, konnten zuweilen das wenige teilen, das sie besaßen, auch sie wollten aufbrechen nach Osten, der Roten Armee entgegen. Deutsche Truppenkerle stießen an ihnen vorbei, es folgte der Tross, der brannte nieder, was noch übrig war an Hütten und Ställen, riss Getreidesäcke, Truthühner, Ferkel mit sich. Und jetzt, das war in der Nähe von Gorlice, am Fuß der Karpaten, da hatte mein Vater im Mai 1915 in den Gefechten gelegen, da hatten die kaiserlich-königlichen Truppen die Armee des Zaren zurückgedrängt. Von dort aus war sein Regiment weiter nach Przemysl und Lemberg marschiert. Jetzt, an einem Sabbat, trieben die Soldaten die Juden zusammen. Der Rabbiner ließ nicht ab von seinem Weihegebet. Die Soldaten schlugen ihm die Tore aus der Hand. Er sang weiter. Den Männern wurden die schwarzen, breitrandigen Hüte abgerissen. An den Haaren wurden sie zu Boden gezerrt, und das Singen hörte nicht auf. Auf einen Lastwagen wurden sie geworfen, Männer und Frauen, Greise und Kinder. Wieder zog mein Vater meine Mutter mit sich. Die Papiere zeigte er vor. Slowake war er, ehemaliger Ungar, Kriegsveteran, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz, verwundet, hier die Narbe vom Steckschuss am Knie. Und man schlug ihm kameradschaftlich auf die Schulter. Er sei hier fehl am Platz. Er solle sich aufmachen in Richtung Heimat. Einen Passierschein erhielt er, Verpflegung, Anweisungen an die nächsten Behörden. Doch nicht zurück wanderten sie, sondern nach Galizien. Kamen nach Przemysl, wo mein Vater im Spätherbst 1916 ins Feldlazarett gebracht worden war. Sie umgingen die Stadt. In der lehmigen, von Hügelketten umgebenen Landschaft erkannte er die alten Manöverfelder wieder und den Güterbahnhof der Etappe, die Lokomotivschuppen aus gelben Ziegeln. Von dort war er, auf Stroh gebettet im Viehwaggon, abgefahren nach Bremen. Und je weiter meine Eltern und mit ihnen eine Handvoll tschechischer Juden ostwärts gelangten, desto schneller rasselten die Lastkraftwagen und Panzer an ihnen vorbei. Vor ihnen wurden die Ortschaften beschossen und verwüstet. Den Truppen ging es darum, noch einige Kilometer mehr als ihnen Zustand an sich zu reißen. Bald würden sie zusammenstoßen mit der Armee, die sich von Osten her näherte. Durch Dunst und Rauch zogen sie, kamen an den Ruinen eines Hofs vorbei, wo sie im verkohlten Fensterrahmen der Stallung eine Frau sitzen sahen, die Füße auf ein Brett gestemmt, den Körper in den Schutt zurückgelehnt, die Beine weit gespreizt, die Hände auf den Bauch gedrückt. Das Kind presste sie heraus, umstoben von den schwarzen Flocken des Rußes. Ende Oktober fanden sie Unterkunft in einem Dorf an einem Seitenfluss des Dniester. Ein jüdischer Bäcker nahm sie auf. »Hier könnt ihr wohnen«, sagte er. »Bald kommen die Russen, die schützen uns.« »Wie sollen sie uns schützen?«, hatte meine Mutter gefragt. Nach der Ankunft der sowjetischen Soldaten, da gab es kein motorisiertes, geöltes Vorrollen. Die jetzt kamen, gingen zu Fuß, in geflickten Uniformen, mit veralteten Gewehren. Ein paar klapprige Lastautos wurden von Pferden gezogen. »Wie sollen sie«, hatte meine Mutter gefragt, »die Deutschen aufhalten können?« Sie hoben Schützengräben aus, sie gruben sich ein. Wie war denn das mit diesem Pakt, von dem seit ein paar Monaten gesprochen worden war? Bestand der Pakt denn nicht mehr? Doch, er bestand. Und warum gingen sie in Stellung? Weil der Pakt nicht dauern könne. Weil es weitergehen würde. Weil die Deutschen die Ukraine haben wollten. Und Weißrussland. Und den Kaukasus. Hunderttausende strömten nach Lwow. Mit ihnen kamen sie im November in die ehemals reiche, elegante Stadt. Mein Vater hatte gehofft, in der Textilindustrie, in irgendeiner der zahlreichen Webereien, Druckereien, Färbereien, die sich, wie er wusste, in Limberg befanden, eine Anstellung zu finden. Doch die Betriebe waren stillgelegt worden. Jeder noch aufzutreibende Raum war mit Menschen vollgestopft. Die Flüchtlinge lagerten auf den Straßen. Die sowjetische Armee konnte die Verpflegung der Hungernden nicht bewältigen. »Noch etwas anderes beunruhigte uns«, sagte mein Vater. »Es waren zwischen den Vertriebenen viele polnische und tschechische Kommunisten, die sich sogleich mit ihrem Parteibuch gemeldet hatten. Sie wurden gesammelt, doch nicht um zum Dienst herangezogen, sondern um abgeschoben zu werden in das deutsche Generalgouvernement. Nicht anders erging es Kommunisten, die vor Jahren aus Deutschland in die Sowjetunion geflüchtet waren. Wir trafen einige, sagte er, die nun ins Deutsche Reich zurückgeschickt werden sollten. Sie waren dem Zug entflohen, viele andere waren inzwischen in die Hände der Deutschen gefallen. Die Angst, die um sich griff, galt nicht nur dem Winter, der sich näherte, sondern auch der Frage, wohin man sich überhaupt noch begeben, wo sich ein Auskommen noch finden lassen könnte. Als sie sich auf den Weg nach Norden gemacht hatten, waren sie auf deutsches Besatzungsgebiet geraten. Da hörten sie von den Freistädten, die jetzt für die Juden errichtet worden seien, und sie sahen viele, die sich von der Verlockung, endlich ein Heim zu finden, betören ließen und in Richtung Lublin zogen. »Einmal sei meine Mutter tagelang verschwunden gewesen«, sagte mein Vater. »Er habe sie wiedergefunden, im Schneetreiben, zwischen Juden, die ihre Angehörigen verloren hatten. Seitdem«, sagte er, »habe ihre Versunkenheit zugenommen. Doch habe er ihr Schweigen oft während der Wanderung durch Belorussland, die fast ein Vierteljahr dauerte, für Erschöpfung gehalten. Im März seien sie in Lettland eingetroffen und hätten in Riga, im schwedischen Konsulat, das Visum und den Flugschein nach Schweden erhalten.« Wieder erwähnte mein Vater diesen Vorgang, der von unendlichen Schwierigkeiten begleitet gewesen sein musste, nur beiläufig, als beabsichtige er, meine Mutter darauf aufmerksam zu machen, dass alles, was sie gepeinigt hatte, dem Vergangenen angehöre, und dass es jetzt nichts anderes gab als Sicherheit. Spätabends, als er meine Mutter zu Bett gebracht hatte und wir noch lange am Tisch unter der Lampe saßen, sprach er davon, dass die Gewerkschaft ihm einen Platz für meine Mutter in einem Erholungsheim angeboten habe. Doch dass er nicht glaube, ein Aufenthalt dort könne ihr nützen, vielmehr meine er, sie würde, allein gelassen, zwischen Unbekannten, selbst bei bester Pflege, in eine Umnachtung geraten, aus der es keinen Ausweg mehr gäbe. Die einzige Möglichkeit zur Genesung sehe er darin, dass meine Mutter sich der Veränderung der Lage bewusst werde und dazu komme, sich mit etwas anderem zu befassen als dem Unaussprechlichen, das sie im Bann hielt. Zu jeder Stunde, die er nicht in der Fabrik verbringen musste, war er bei ihr, ständig darum bemüht, ihr das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Mild sprach er auf sie ein, als gäbe es nicht den geringsten Grund mehr zur Beunruhigung. Er wisse, sagte er, dass sie ihm auf ihre Art entgegenkomme und dass eine langsame Verschiebung im Verhältnis von Dämmerzustand und Wachheit stattfinde. Allein, dass sie zuweilen am Fenster stehe, um ihn auf die Straße blickend zu erwarten, zeige ihm, dass zumindest die Aussicht auf eine Besserung bestehe, und er stimme darin auch mit dem Arzt überein, einem übrigens mit Rodin befreundeten Psychiater, der einige Male bei ihnen gewesen sei und weitere Besuche zugesagt habe. Was meine Mutter am Leben hielt, das war dieses Einverständnis, dieses stillschweigende Akzeptieren ihrer Abwesenheit, ihres Verweilens im Abgrund. Nachts, in der kleinen Stube neben der Küche, hörte ich meine Mutter wimmern, mit einer ganz fremden Stimme. Am folgenden Morgen aber sah ich sie anders als zu Beginn, da ich sie völlig erloschen gesehen hatte. Ich sprach sie an als die, die sie mir gewesen war, als meine Mutter, die sie immer bleiben würde.